Kulturtankstelle. Vorhang auf. Er ist Lehrer, Dolmetscher, Inhaber des Café Godot und Filmemacher. Heute Abend geht es hier beim Campus Radio Kiel um Kaveh Koduny. Letzte Woche habe ich mit ihm in seinem Café mich mit ihm getroffen und mit ihm kurz im Raucherraum geschnackt über sein Café, Musik, Lieblingsgetränke und natürlich Theater und Film. Denn am Donnerstag feiert sein neuer Kurzfilm Ultraviolett seine Premiere im Studiokino. In dem geht es um eine Lehrerin namens Mona, deren Leben durch die Corona-Krise und dann auch noch durch ein verwirrendes Beziehungsgeflecht ordentlich durcheinandergewirbelt wird. Wir Menschen haben immer Masken getragen, aber durch Corona ist diese Maske offensichtlicher geworden. Das heißt, wir sehen diese Masken, die Menschen tragen. Sonst haben wir die Masken nie gesehen. Der Kurzfilm wurde im letzten Sommer in Kiel gedreht und auch hier in der Umgebung. Und seit 4 Jahren war das jetzt der erste Film, den Kaveh wieder gemacht hat. Davor hat er nicht so viel Zeit dafür. In der Pandemie, als ich weder meine Lehrertätigkeit nachgehen konnte, noch ich das Café aufmachen konnte, dann hatte ich Zeit und dann habe ich dann das Drehbuch geschrieben und dann irgendwann mal dann vor ein paar Monaten dann realisiert. Sein erster Film war es aber nicht. Kaveh Koduny dreht seit mehr als 10 Jahren Filme. Angefangen hat er damit, als er hier in Kiel an der Uni studiert hat. Ich habe Philosophie, Literatur und Medienwissenschaften studiert. Ich habe erstmal ein paar Theaterstücke aufgeführt im Sechseckbau und dann bin ich auf Film dann umgestiegen. Er dreht hauptsächlich Kurzfilme, weil die leichter zu realisieren sind und auch vor allem günstiger sind. Trotzdem braucht es von der Idee über das Drehbuch bis hin zum Abspielen auf der Leinwand viel Zeit. Deswegen werde ich auch mit dem Kaffee aufrufen in den November, damit ich mehr Zeit habe, Filme zu machen. Noch etwas mehr als einen Monat könnt ihr also ins Café Godot gehen und dort rumhängen, dann schließt es nach 6 Jahren seine Türen. Vor allem diese automatische Tür, die immer aufgeht. Das Café hat Kaveh damals aufgemacht, als er keine Lust mehr auf die Promotion an der Uni hatte und vor allem schon immer den Traum vom eigenen Café hatte. Und es wurde eben ein sehr schönes und gemütliches Café Godot. Der Name kommt übrigens aus dem Theaterstück Warten auf Godot von Samuel Beckett. In dem geht es um die Gäste eines Cafés, die auf einen ihnen kaum bekannten Mann namens Godot warten, der aber nie kommt. Godot muss sich also beeilen, falls er noch im Café bei Kaveh vorbeischauen möchte. Der blickt dem Ende von seinem eigenen Café ein bisschen wehmütig entgegen. Ja, ich bin traurig, da habe ich viele nette Menschen kennengelernt und hat auch Spaß gemacht, hier zu arbeiten. Andererseits war auch eine Last, denn man hatte fast kein Privatsphäre mehr, also kein Privatleben. Und das hat dazu geführt, dass ich 4 Jahre lang keine Filme gedreht habe. Für die Gäste des Café Godot heißt also Abschied nehmen. Auf der anderen Seite können sich alle auf neue Kurz- und vielleicht auch Langfilme von Kaveh Koduny freuen. Sein Kurzfilm Ultraviolett feiert seine Premiere an diesem Donnerstag im Studiokino. Los geht's um 20:30 Uhr. Kaveh und seine Crew sind dann auch mit im Kino dabei und sprechen im Anschluss über den Film.